Jeder muss das tun, was er amazing findet. Mhm. So. Und jeder Style ist cool, wenn man ihn lebt. Authentisch ist das ja. Stichwort, ne? Ja, exactly. That's right. Wenn du es lebst, dann ist alles cool. Mhm. Und it doesn't matter, was die anderen sagen. You understand? Wenn du bei dir mit deinem Style glücklich bist, so what? So what? Okay. This is amazing, you understand? Glücklich bist, so what? So what? Okay. This is amazing, you understand?